Andacht am 21.04.2022 von Reinhard Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten, Teil 2. Die nächste Frage lautet: Ich besuche keine bestimmte Gemeinde, kann ich meinen Zehnten an die Dienste oder Personen geben, bei denen ich mich wohlfühle? Antwort von Reinhard: Ihr sollt gar keinen Zehnten geben. Bitte, Leute, hört damit auf. Die Bibel ist so klar, studiere sie gut. Gebt keinen Zehnten, sondern führt ein großzügiges Leben. Das lehrt die Bibel zu dem Thema, wofür Christen ihr Geld geben sollen. Sie ist sehr klar. Du sollst dein Geld mit dem teilen, der dich lehrt. Das steht in Galater 6,6. Paulus sagt: Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem Anteil an allen Gütern, der ihn unterrichtet. Zuerst einmal solltest du keine 10% geben, niemals. Du sollst frei aus ganzem Herzen geben, so wie dich der Geist führt. Und in Galater 6 sagt Paulus: Wenn dich jemand im Wort Gottes unterrichtet, dann teile mit ihm das, was du hast. Die zweite Verpflichtung, die wir haben, ist gegenüber den Witwen und Waisen. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, in den beiden Briefen an Timotheus und wir sehen es im Jakobusbrief. Wir haben die Verantwortung, uns um Witwen und Waisen zu kümmern, insbesondere um die Christlichen. Das heißt, du gibst dein Geld für die Armen und besonders für diejenigen, die nicht selbst für sich selbst sorgen können, also Witwen und Waisen, und von ihnen insbesondere für die Christen. Dann gibst du für die Personen, die dich unterrichten, und darüber hinaus grundsätzlich für alle, die in Not sind. Wenn du 2. Korinther 8 bis und 9 liest und studierst, sagt Paulus dort: Lasst uns ein Opfer erheben und es an andere Brüder und Schwestern schicken, die durch eine Hungersnot gehen. Sie haben nie ein Opfer erhoben, um für das Gemeindegebäude oder das Gehalt des Pastors zu bezahlen. Das ist in der Urgemeinde nie passiert. Die Bibel lehrt das nicht. Also, zuerst einmal, vergiss die 10%. Und dann betest du und sagst: Heiliger Geist, wer sind die Personen, die mich im Wort Gottes lehren, damit mein Leben beeinflusst und verändert wird? Wo sind die Witwen und Waisen und die Armen, um die ich mich kümmern soll? Vielleicht sind sie bereits in deinem Umfeld. Es kann sein, dass es Brüder und Schwestern um dich herum gibt, die arm sind. Also geh los, kauf ihnen einen Geschenkkorb oder tu irgendetwas anderes für sie. Doch vor allem lass dich vom Heiligen Geist leiten. Schon als Kind war ich unglaublich großzügig. Ich habe es immer geliebt, alles wegzugeben. Doch als Debbie und ich heirateten, haben wir beschlossen, ein radikales Leben der totalen Großzügigkeit zu führen. Und sehr oft lassen wir uns einfach vom Heiligen Geist leiten. Vor kurzem hatte ich diesen Impuls in meinem Herz, eine sehr große Summe wegzugeben. 30.000 Real, an einen Mann, den ich kenne und der Jesus sein Leben in meinem Wohnzimmer übergeben hat. Ich hatte einfach dieses Gefühl. Also habe ich mit Debbie gesprochen. Wisst ihr, das Leben dieses Mannes wurde so stark beeinflusst und auch das Leben von seiner Frau und seinen Kindern. Lass dich durch den Heiligen Geist leiten, wo du großzügig sein sollst. Aber sei großzügig. Nächste Frage. Das ist eine interessante Frage. Sie lautet: Wenn man in die Wüste geht, ist das eine Konsequenz oder eine Zeit des Lernens? Antwort von Reinhard: Beides. Gott schickt dich nicht in die Wüste. Schlag dir das aus dem Kopf. Alles hat sich mit dem Kreuz verändert. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Als Jesus am Kreuz starb, hat sich in seiner Beziehung zu dir alles verändert. Er schickt die Menschen nicht mehr in die Wüste, um ihnen etwas beizubringen. Aber viele Christen leben in der Wüste. Warum? Es ist eine Konsequenz ihrer törichten Entscheidungen. Seht ihr, der Psalmist sagt, dass die Rebellen in der Wüste leben werden. Wenn du in der Wüste lebst, was auch immer das für dich sein mag, dann ist das eine Konsequenz deiner törichten Entscheidung, denn ein Christ, der im vollbrachten Werk des Kreuzes lebt und kluge Entscheidungen trifft, lebt im verheißenen Land, nicht in der Wüste. Ich habe gerade erst 12 Lektionen nur über Weisheit aufgenommen. Wir haben ein Mentoring-Programm mit 2 halbstündigen Lehreinheiten jede Woche. Und ich habe das Thema Weisheit studiert und festgestellt, wie wenig Christen in Weisheit leben. Wir leben nicht in Weisheit und dann sagen wir, dass Gott uns in die Wüste schickt. Nein, nein, nein. Dies ist normalerweise eine Konsequenz von deinen falschen Entscheidungen. Aber selbst wenn es die Konsequenz deiner schlechten Entscheidung ist, kannst du sie trotzdem nutzen, um zu lernen. Ich sage unseren Leuten in der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen immer wieder, hört auf, Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Leute, geht voran und macht sämtliche Fehler, die ihr machen müsst, aber lernt bereits beim ersten Mal aus ihnen. Wenn du also in der Wüste bist, dann lerne daraus und komm so schnell wie möglich wieder aus der Wüste heraus. Bleib nicht dort und weine, weil du denkst, dass Gott dich dorthin gebracht hat. Nächste Frage. Wie weise ich Albträume zurück? Antwort von Reinhard. Okay, hör zu, mein Freund. Das Erste, was ich tun würde, ist Folgendes. Ich würde versuchen herauszufinden, warum ich Albträume habe. Wir Christen müssen aufhören, zu versuchen, die Symptome zu lösen und stattdessen an die Wurzel des Problems gehen. Weißt du, der Albtraum kommt von irgendwoher. Normalerweise kommt er nicht vom Teufel, denn er hat diese Autorität nicht. Er kommt aus deinem eigenen Herzen. Du musst den Heiligen Geist fragen. Heiliger Geist, warum habe ich diesen Albtraum? Frage ihn. Vielleicht sagt er dann zu dir, weil du dir den ganzen Tag lang Sorgen über dein Kind machst? Kein Wunder, dass du träumst, dein Kind würde sterben. Oder du machst dir den ganzen Tag über Sorgen wegen deinen Finanzen? Kein Wunder, dass du in der Nacht Albträume hast, in denen du dein ganzes Geld verlierst. Albträume haben einen Grund. Sie kommen von irgendwoher und dies ist normalerweise das Herz. Du lebst mit Ängsten. Du lebst mit unterdrückten Gefühlen, also mit einer Lüge, denn die Gefühle sind immer noch da. Sie werden lediglich unterdrückt. Also finde die Ursache heraus, dann kennst du den Punkt, den du lösen musst. Wenn du verzweifelt versuchst, deine Kinder zu kontrollieren und du deshalb ständig davon träumst, dass deinen Kindern etwas Schreckliches passiert, dann lass die Kontrolle los. Was hilft es, den Albtraum zurückzuweisen, wenn sich dein Herz nicht verändert? Nächste Frage. Ich wurde sexuell von meinem Bruder missbraucht und ich möchte nicht, dass er bloßgestellt wird, aber ich muss über meinen Missbrauch reden. Wie mache ich das? Antwort von Reinhard. Ich werde dir etwas sagen, mein lieber Freund. Ich denke, es ist wichtig, dass wir über sexuellen Missbrauch sprechen und ich sage dir warum. Dies ist etwas, das überall auf der Welt passiert. Deshalb müssen wir das Thema ansprechen. Wie sprechen wir es an? Das ist die gute und wichtige Frage. Wenn du in deinem Innern Sehnsucht nach Vergeltung hast oder wenn du es der Person heimzahlen willst, ist das sehr falsch. Es zeigt, dass die Dinge, die in deinem Herz vor sich gehen, gefährlicher sind als das, was im Herz des Täters vor sich geht. Deshalb musst du zuerst einmal sicherstellen, dass dein Herz vollkommen frei von Ärger, Hass und Schmerz ist. So war es auch bei mir. Ich wurde sexuell missbraucht. Als ich das in meinem Herzen bearbeitet hatte, konnte ich mit einer von den Personen, die mich missbraucht hatten, sogar am selben Tisch sitzen und ich hatte Frieden dabei. Die andere Person ist bereits gestorben. Als erstes musst du also dein Herz in vollkommenen Frieden bringen. Aber ich glaube, dass diese Person das bereits getan hat. Nun erzähle ich dir, wie du damit umgehen kannst, dass du deinen Bruder beschützt. Zuerst einmal stellt sich die Frage, hat dein Bruder echte Buße getan oder ist er immer noch ein Missbrauchstäter? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich sage dir warum. Wir arbeiten mit missbrauchten Kindern in unseren Waisenhäusern. Sehr oft geschieht der Missbrauch in der Kindheit durch Brüder, Onkel, Väter und andere Verwandte. In der Familie geschieht der meiste Missbrauch. Wenn es sich um ein Ereignis aus deiner Kindheit handelt und ihr beide in der Zwischenzeit erwachsen seid und wenn der Täter erkannt hat, dass dies absolut falsch war und er umgekehrt ist, dann musst du die Person beschützen. Du darfst sie nicht bloßstellen, denn Liebe deckt eine Menge der Sünden zu. Ich würde nie über die Details des Missbrauchs sprechen, sondern lediglich sagen, dass ich missbraucht worden bin. Und ich würde auch nichts sagen, das in die Richtung des Täters weist, denn das wäre entlarvend. Wenn Menschen mich unter Druck setzen und sagen, erzähle es mir, würde ich antworten, nein, denn ich habe vergeben. Ich werde nicht darüber sprechen, um Vergeltung zu erhalten. Ich spreche nur deshalb darüber, weil ich von dem Missbrauch geheilt wurde. Und nun möchte ich andere von Missbrauch heilen. Erkennt ihr meine Motive? Wenn missbrauchte Menschen sehen, dass du missbraucht wurdest und nun geheilt bist, werden sie dir vertrauen, dass du ihnen ebenfalls Heilung bringen kannst. Verletzte Menschen werden andere immer verletzen, aber geheilte Menschen werden andere immer heilen. Deshalb sprichst du über den Missbrauch mit dem Fokus, ich wurde geheilt, lass mich dir Heilung bringen. Doch wie sieht es aus, wenn dich ein Familienmitglied missbraucht hat, das nie Buße getan hat und vielleicht noch immer andere Menschen missbraucht? Beschütze diese Person nicht. Ich weiß, dass es den Leuten nicht gefällt, wenn ich so etwas sage, aber hör zu. Ich habe zu Menschen gesagt, deren Vater seine Kinder missbraucht hat. Du musst ihn bei der Polizei anzeigen. Du musst. Die Kinder sind heute erwachsen und der Vater hat niemals Buße getan und er lebt immer noch als Missbrauchstäter. Doch jeder beschützt ihn, denn es ist in der Familie passiert. Ich erinnere mich, wie ich eines Tages einer Frau in die Augen geblickt habe und sagte, du musst zur Polizei gehen. Aber weißt du, was sie gesagt hat? Nein. Denn als ich missbraucht wurde, war ich ein Kind, doch nun bin ich erwachsen. Mein Vater ist kein Christ, ich habe ihm vergeben. Ich sagte, du weißt nicht, was du tust. Sie sagte, ich muss meinen Vater ehren. Ich sagte, du verstehst nicht. Wenn er sich nicht verändert hat, wird er auch andere Kinder missbrauchen. Das heißt, du beschützt einen Kriminellen und du beschützt nicht die Opfer. Und eines Tages kontaktierte mich diese Dame, weil ihr Vater versucht hatte, ihre eigene kleine Tochter zu missbrauchen. Leute, wacht auf! Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, immer, ja. Doch das wurde im Kontext der Gemeinde geschrieben über Brüder und Schwestern, die Buße über ihre Sünden getan haben. Dort steht nicht, dass wir dem Sünder erlauben sollen, Leben zu zerstören. Im Gegenteil. Paulus sagte zu den Korinthern: Deckt die bösen Werke auf. Also, wenn die Person, die dich missbraucht hat, Buße getan hat, wenn dieses Ereignis in deiner Kindheit stattgefunden hat und die Menschen sich verändert haben, dann zeige niemals auf sie. Deck es zu. Gebrauche deinen eigenen Schmerz, lass ihn von Jesus heilen und heile anschließend ein paar andere Missbrauchsopfer. So gehe ich damit um. Aber ich sage euch, wenn ein Missbrauchstäter keine Buße getan hat und immer noch ein Täter ist, werde ich alle Menschen vor dieser Person beschützen. Nächste Frage. Lieber Freund, gibt es einen Tabernakel im Himmel? Antwort von Reinhard. Zuerst einmal danke, dass du mich Freund nennst. Wenn Menschen mich Freund nennen, fühle ich mich geehrt. Wenn sie mich Pastor nennen, fühle ich mich entehrt. Denn ihr wisst alle, unser Pastor ist Jesus, nicht ich. Und ja, es gibt ein Tabernakel im Himmel. Wenn du dies im Hebräischen studierst, wirst du herausfinden, dass das Tabernakel in Wirklichkeit der Himmel ist. Das Hebräische erklärt uns, dass der Himmel das Tabernakel ist und außerdem gibt es noch die Bundeslade des neuen Bundes, die im Himmel ist. All die Dinge im Alten Testament waren nur ein Schatten, ein Bild für das, was im neuen Bund passieren sollte. Nächste Frage. Gut, ich werde das kurz erwähnen. Es bittet mich jemand, bitte sprich über die Belohnung im Himmel. Antwort von Reinhard. Weil du so nett bitte gesagt hast und weil du mich Freund genannt hast, werde ich diese Frage beantworten. Schau, im Wesentlichen lehrt uns die Bibel im Korintherbrief über die Belohnung im Himmel und es gibt noch ein paar weitere Referenzen, wo Paulus ebenfalls darüber spricht. Aber die kraftvollste Stelle ist die, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen und unsere Belohnung erhalten werden. Er wird uns entsprechend unserer Taten richten. Das Urteil, das er an diesem Tag fällen wird, hat nichts damit zu tun, dass wir für unsere Sünden bestraft werden oder nicht. Wenn wir an Gericht denken, denken wir immer an Bestrafung, aber das ist falsch. Denn Jesus wurde bereits bestraft. Doch weil Jesus ein sehr gerechter Richter ist, bekommt im Himmel nicht jeder denselben Platz. Alles hängt davon ab, was du für ihn getan hast, als Reaktion auf das, was er für dich getan hat. Schau, Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Wie reagiere ich nun darauf? Oh, ich benutze den neuen Bund, um wohlhabend zu werden. Ich nutze den neuen Bund, damit ich tun kann, was immer ich will. Ich nutze den neuen Bund, damit ich immer in meinem kleinen persönlichen Sieg leben kann. Nein, dafür wirst du keine Belohnung erhalten. Wie bekommt man eine Belohnung? 1. Korinther 3 sagt: All unsere Werke müssen durchs Feuer gehen. Das Feuer spricht vom Gericht. An diesem Tag, heißt es weiter, und die Rede ist immer noch vom Tag des Gerichts, wird offenbar werden, was übrig bleibt. Gold, wertvolle Steine und Silber sind laut Bibel das richtige Fundament. Deshalb lautet die einfache Frage: Egal was du tust, warum tust du es? Das ist die erste Frage, die du dir stellen musst. Wenn du alles für dich tust, hast du keine Belohnung. Null. Du kannst Pastor sein und die größte Gemeinde auf der Welt gebaut haben und dennoch erhältst du von Jesus keine Belohnung. Oder du kannst einfach nur 5 Personen zu Jesus geführt haben und am Ende deines Lebens erhältst du eine riesige Belohnung. Seht ihr, Das Gericht Jesu wird nicht darauf achten, wie viel du getan hast, sondern darauf, warum du es getan hast. Woher wissen wir das? Die Bibel sagt, beurteile nichts, bevor die Zeit dafür gekommen ist. Doch eines Tages, wenn Jesus, der gerechte Richter, kommt, wird er uns entsprechend der Motive und Absichten unseres Herzens beurteilen. Also, achte auf das, was Jesus tun wird. Eines Tages werde ich vor ihm stehen und er wird sagen, Reinhard, warum hast du an 4 Tagen in der Woche ein Live abgehalten? Und er kennt die Motive meines Herzens genau. Wenn ich darauf sage, weißt du, Jesus, ich hatte das Gefühl, dass ich das tun muss, wird er sagen, tut mir leid, keine Belohnung. Oder ich sage, ach Jesus, ich musste das tun, denn so verwendet man das Internet, um mehr Follower zu erhalten. Er wird sagen, nein, sorry, keine Belohnung. Ich sage, Jesus, ich habe es wirklich geliebt, dies zu tun. Ich habe mich so gut dabei gefühlt, jeden Tag vor so vielen Menschen zu sprechen. Er wird darauf antworten, tut mir leid, keine Belohnung. Aber wenn ich in seine Augen schaue und sagen kann, ich habe es für dich getan, Jesus, ich habe es für dich getan, dann wird er sagen, hier ist deine Belohnung. Also, warum tust du das, was du tust? Schau, was Jesus gesagt hat. Was immer ihr für einen dieser Kleinen tut, das habt ihr für mich getan. Eines Tages werde ich sagen, ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Ich war krank und ihr habt mich ebenfalls nicht besucht. Und die Leute werden sagen, wir haben dich niemals hungrig oder nackt oder krank gesehen. Und er wird antworten, was immer ihr für einen dieser Geringsten getan habt, habt ihr für mich getan. Also schau, entweder tust du etwas für Jesus oder du tust es für dich selbst. Das ist die einfache Frage. Wisst ihr, ich liebe es wirklich, Geschirr zu spülen. Wirklich. Ich weiß nicht warum. Seit ich ein kleines Kind war, mache ich gerne den Abwasch. Aber manchmal gab es so viel Geschirr und Debbie hat so hart gearbeitet, das war bevor wir irgendeine Hilfe hatten, und oftmals fühlte ich mich einfach überwältigt. Dann fing ich an, den Abwasch zu machen und bei jedem Teller, den ich spülte, sagte ich, Jesus, ich spüle deinen Teller. Ich habe früher in einem italienischen Restaurant gearbeitet in Amerika. Und in Amerika bekommt man kein Gehalt für diese Arbeit. Überhaupt kein Gehalt. Das einzige Geld, das man bekommt, ist das Trinkgeld der Gäste. Deshalb haben die Kellner immer miteinander gekämpft, denn keiner hatte ein Gehalt. Sie wollten immer die Tische von den Kunden, bei denen sie wussten, dass es ein gutes Trinkgeld geben würde. Es war ein sehr schönes Speiserestaurant und die Kunden kamen immer wieder. Und dann gab es auch Personen, bei denen jeder wusste, dass sie schreckliche Kunden waren, die sich ständig über alles Mögliche beschwerten und kein Trinkgeld gaben. Sämtliche Kellner rannten nach hinten und ich sagte zu meinem Boss, bitte, kann ich diesen Tisch haben? Alle anderen Kellner sagten, dieser Reinhard ist verrückt. Wir haben noch nie jemand so Verrücktes gesehen. Der Besitzer des Restaurants war kein Christ. Er hasste die Christen sogar. Als ich dort anfing zu arbeiten, sagte er: Sprich in meinem Restaurant nie über Gott. Ich sagte: Okay. Ich übernahm also die schlimmsten Kunden und sagte in meinem Herzen: Jesus, danke, dass du gekommen bist, um in meinem Restaurant zu essen. Ich werde dir das bestmögliche Essen servieren auf die freundlichste Art und Weise und ich werde dich so behandeln, wie es dir gebührt, Jesus. Ich ging also zu jedem Kunden und sagte in meinem Herzen: Jesus, hier ist dein Glas Wein. Nach 2 Wochen sprachen so viele Kunden meinen Boss an und fragten: Wer ist dieser neue Typ? Er ist der beste Kellner auf der ganzen Welt. Und der Boss sagte zu mir: Du kannst in meinem Restaurant machen, was du willst. Ich prophezeite an den Tischen, ich betete an den Tischen, ich heilte die Kranken. Einmal kam ein Ehepaar, deren Beziehung fast ganz zerstört war, und durch ein prophetisches Wort der Erkenntnis wurden sie komplett wiederhergestellt. Fange an, alles für Jesus zu tun, dann wirst du belohnt. Du bekommst keine Belohnung für die Dinge, die du für dich tust. 2 von meinen Lieblingsversen sind: Für mich ist Jesus das Leben und Sterben mein Gewinn. Und der 2. Vers ist: Einer starb für alle, damit die, die nun leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist, Jesus. Du möchtest deine Belohnung haben? Dann mach nichts für Reinhard. Tu alles für Jesus. Mach nichts für deinen Ehemann. Tu es für Jesus. Mach nichts für die armen Menschen auf der Straße. Tu es für Jesus. Mach nichts für die hoffnungslos verlorenen und leidenden Kinder in Brasilien. Tu es für Jesus. Was würde geschehen, wenn jeder evangelikale Christ aus Brasilien, etwa 7 Millionen Menschen, von heute an alles für Jesus tun würde? Ich sage euch, ihr würdet niemals mehr irgendjemanden unwürdig behandeln. Ihr würdet den ganzen Tag nach Möglichkeiten Ausschau halten, um Liebe und Freundlichkeit zu demonstrieren. Deshalb hat Jesus gesagt: Die Letzten werden die Ersten sein. Und die Ersten werden die Letzten sein. Ich glaube, und ich habe das gesehen, als ich im Himmel war, dass eines Tages vor dem Richterstuhl Christi sehr viele Menschen stehen, die auf dieser Erde in der christlichen Welt die Ersten waren. Sie haben die größten Gemeinden gebaut, sie haben den größten Dienst ins Leben gerufen, sie waren die berühmtesten Prediger auf dieser Welt. Aber vor Jesus werden sie nicht die Ersten sein. Doch dann gibt es dort diese kleine alte Dame, die die Toiletten sauber gemacht hat und die sich um die Armen gekümmert hat. Für sie hat sich keiner interessiert. Sie war die Letzte auf dieser Erde. Aber sie wird die Erste vor Jesus sein. Deshalb lebe nicht für eine Belohnung auf der Erde. Sie hält nur ein paar Tage an. In wenigen Jahrzehnten hat alles, was dir irgendjemand gegeben hat, keinen Wert mehr. In wenigen Jahrzehnten haben all die Häuser, die du gebaut hast, keinen Wert mehr. In wenigen Jahrzehnten hat all das Geld, das du verdient hast, keinen Wert mehr. Also nutze das Geld, das du hier auf dieser Erde hast. Gott gab dir das Geld, um das Leben zu genießen und um es auszugeben und wegzugeben. Das sind die beiden einzigen Gründe. Also genieße das, was Gott dir gegeben hat, und gib es weiter. Du wirst es nicht mit in den Himmel nehmen können. Es hat keinerlei ewigen Wert. Fang an, heute für die Ewigkeit zu leben. Das ist die Belohnung, für die ich leben möchte. Weißt du warum? Ich bin 60. Ich bin sicher, dass Jesus in meiner Lebenszeit zurückkommt. Doch nehmen wir einmal an, er käme nicht zurück. Stellen wir uns weiter vor, dass ich noch 25 Jahre habe. Dann wird alles, alles, was ich habe, auf dieser Erde bleiben und ich gehe. All das, was ich nicht genossen habe, ist dann sinnlos. Was ich nicht mit anderen geteilt habe, ist ebenfalls sinnlos. Dann ist es vorbei. Wenn ich vor Jesus stehe, wird er sagen, hier ist deine Belohnung. Die Menschen, die du um meiner Herrlichkeit willen berührt hast, alles, was du für mich getan hast. Diese Belohnung wird nicht 50 oder 100 oder tausende Jahre anhalten. Sie wird für alle Ewigkeit bestehen bleiben. Ich hatte einen Traum, und in dem Traum rannte ein kleines Mädchen auf mich zu und sprang auf meinen Schoß. Sie war vielleicht 7 oder 8 Jahre alt und küsste mich auf den Mund und hörte gar nicht wieder auf. Das war so rein. In dem Traum hat sich das so rein angefühlt. Und dann kam die Mutter herein. Das Mädchen sagte immer wieder: Danke, Reinhard, danke, Reinhard, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus stand neben mir und die Mutter stand auf der anderen Seite. Sie sagte, seit du sie gerettet hast, hat sie nicht aufgehört, über dich zu sprechen und zu sagen, wie dankbar sie ist. Ich erkannte, dass ich im Himmel war und ich blickte auf und sah Tausende und Abertausende Kinder um mich herum, die ich gerettet hatte und in die ich mein Leben investiert hatte. Und Jesus lächelte mich an. Das ist deine Belohnung. Hör zu. Jedes Mal, wenn du jemanden berührst und du tust das für Jesus, wird es eine ewige Belohnung geben. Die Menschen werden mit dir in den Himmel gehen. Seht ihr, viele von euch wurden durch mein Leben berührt. Ich habe das getan, weil du, Jesus, wichtig bist. Ich tue es für ihn. Du wirst ebenfalls meine Belohnung sein. Wenn ich das getan habe, weil ich Jesus liebe und weil Jesus dich liebt, wirst du meine Belohnung sein. Seht ihr, die IPS-Studenten sind meine Belohnung. Sie prophezeien jetzt und heilen die Kranken. Doch wenn ich das EPS für mich gemacht hätte, dann hätte ich nur hier auf der Erde eine Belohnung. Das wäre die einzige Belohnung. Die Studenten würden sagen, gute Arbeit, Reinhard. Du hast mich gelehrt, gute Arbeit. Ich kann jetzt ebenfalls prophezeien. Deshalb fragt uns Jesus, wollt ihr eure Belohnung auf der Erde oder wollt ihr sie im Himmel? Er sagte, bei allem, was ihr tut, damit euch Menschen belohnen, wird dies die einzige Belohnung sein, die ihr erhalten werdet. Wenn ihr also Dinge tut, damit euch Menschen applaudieren, ist dies euer einziger Lohn. Wisst ihr, was ich mache, wenn mir Menschen applaudieren? Ich schaue ihnen in die Augen und sage, danke. Doch in meinem Herz sage ich, Jesus, das ist für dich, es ist alles für dich, ich tue es für dich. Was wird passieren? Ich kann Menschen nicht davon abhalten, mir zu applaudieren, das ist ihr Problem. Doch in meinem Herzen darf ich das nicht tun, um Applaus von Menschen zu bekommen, denn wenn ich es aus diesem Grund tue, werde ich vor Jesus stehen und nichts mehr erhalten. Doch weil ich es für Jesus tue, werde ich eines Tages mit tausenden Studenten der IPS vor ihm stehen und Jesus wird sagen, schau auf deine Belohnung, Reinhard. Und diese tausend haben Hunderttausende beeinflusst und er wird sagen, das ist ebenfalls deine Belohnung. Bitte Jesus, dir heute zu zeigen, was du für eine irdische Belohnung tust. Und dann tue es nicht mehr für eine irdische Belohnung. Hör nicht auf, dies zu tun, weil dein Motiv falsch war. Verändere deine Motivation und mache weiter. Leute, danke, das war ein langes Live. 1 Stunde und 20 Minuten. Nächste Woche werden wir keine Lives haben, denn ich muss in den Nordosten zu unserem Waisenhaus fahren. Also nächste Woche gibt es kein Live und dann machen wir weiter. Danke, ihr seid nette Leute, wir lieben euch und wir sehen uns übernächste Woche. Danke fürs Zuhören.